Ich hab so im Geist gesehen, wie unser Lobpreis aufsteigt, ja, aufsteigt. Und es ist so ein Wohlgeruch, es ist ein Wohlgeruch vor dem Thron. Es ist ein Wohlgeruch beim Vater, es ist ein Wohlgeruch. Unser Lobpreis ist ein Wohlgeruch bei ihm. Und ich hab einfach Jesus in unserer Mitte gesehen, ja, mit so einem riesengroßen Herz, ja. Und ich glaube, wir sollten einfach noch mal persönlich singen. Nicht wir lieben dich, sondern lasst uns einfach noch mal singen. Ich liebe dich, ja, ich liebe dich. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Und im Geist habe ich jetzt auch noch gesehen, wie Jesus jedem Einzelnen von uns so die Füße wäscht, ja, wie es damals war, wie er es bei seinen Jüngern gemacht hat. Weißt du, Jesus liebt dich so, so, so sehr, ja. Und er möchte, ich hatte einfach so den Eindruck, er möchte dir alles abwaschen, mit was du dich vielleicht noch herumschlägst, ja. Mit Sorgen, Ängste, wir haben es vorher gehört. Er möchte dir einfach abwaschen. Es gehört nicht zu dir. Ängste, Sorgen gehören nicht zu dir. Kummer, Leid gehört nicht zu dir. Mangel gehört nicht zu dir. Es wurde dir drüber gelegt, ja, drüber gelegt vom Teufel. Aber Jesus ist heute Morgen da. Und er möchte es dir abwaschen. Deswegen, ja, mach einfach dein Herz weit auf, ja. Mach dein Herz weit auf. Fokussier dich auf ihn, fokussier dich auf ihn. Er ist da mit seiner Liebe. Er ist die Liebe. Und er wäscht dich ganz, er wäscht alles ab. Er wäscht alles ab. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Herr. Oh, danke. Schwamm, ja, zieh seine Liebe auf wie so ein Schwamm. Ja, mach dich nicht hart wie ein Stein, sondern mach wirklich auf, mach auf, ja. Gott möchte dich heute Morgen verändern, ja. Er möchte Veränderung in dein Leben reinbringen. Er möchte, wir haben es heute schon öfters gehört, eine neue Tiefe reinbringen, eine neue Verbundenheit, ja. Der Heilige Geist ist in dir und er spricht zu dir. Da ist eine Ebene der Tiefe von Geist zu Geist und er spricht zu dir. Er saug es auf, saug diese Gegenwart, die hier ist, diese Liebe, saug sie auf, saug sie auf. Sie verändert dich, sie verändert dich. Sie ist da, um dich zu trösten. Sie ist da, um dich zu ermutigen. Sie ist da, um dir neue Kraft zu geben. Sie ist da, um Veränderung, Durchbruch in deinem Leben zu geben. Sie ist da, um dich näher zu Gott zu bringen. Sie ist da, um dir neue Offenbarung zu geben. Sie ist da, um dir Heilung zu geben. Saug sie auf. Saug sie auf. Shakarara. Und ich hab einen Eindruck für dich mit der weißen Bluse. Ich weiß nicht, ich habe einfach so den Eindruck gesehen, wie Gott auf dich schaut und wie vom Thron so ein richtiger Wasserfall runterkommt. Und ich habe einfach gesehen, in diesem Wasserfall ist neue Kraft. Ich weiß nicht, du hast, glaub, was hinter dir gerade oder bist gerade mittendrin und Gott möchte dir zusagen, er schaut auf dich, du bist nicht allein. Ja, Jesus ist mit dir und er gibt dir jetzt neue Kraft direkt vom Thron. Und in dem Namen Jesus, das setze ich jetzt frei. Ich setze es frei in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass Durchbruch in deinem Leben, in deinem Leben, jetzt in Jesu Namen, danke Herr, danke Herr, danke Herr, Halleluja, Halleluja. Und ich glaube, du hattest auch noch was mit Heilung, oder du hattest einen Eindruck? Ja, ich habe gesehen, jemand hat ständig Kopfschmerzen und dass du bist durch Schwindel und das kommt oft. Und Gott wollte dir begegnen. Wenn du bist da, komm nach vorne. Von Kopfschmerzen, oft Kopfschmerzen. Und die zweite, das ist auch in Brust, Druck in Brust, dass du weißt, Atem rauben. Dass du weißt nicht von was, du hast keine Diagnose, aber wirklich dieser Druck in deiner Brust. Und dann dritte, jemand im Livestream, du hast jetzt Fieber gerade. Und du schaust und Gott begegne dich. Und in Jesu mächtigen Namen befehle diese Fieber und die ganze Ursache von dieser Firma. Jetzt verschwinde in Jesu Namen. Und ich spreche dir Heilung, Wiederherstellung. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, Jesus. Ja, einmal Kopfschmerzen, einmal Druck in der Brust. Da vorne wird gebetet, komm nach vorne, wenn es dich noch betrifft, ja. Da wird ja die Hand aufgelegt und ihr anderen, streckt euch weiter aus. Die Gegenwart Gottes ist da, die Gegenwart Gottes ist da. Lass dich weiter einhüllen in diese Liebe. Möchte uns heute Morgen so richtig auf seine Frequenz einstellen, ja, dass wir Gottes Geist eindeutig hören, diese Führung vom Heiligen Geist, ja. Und da lass uns einfach noch mal ganz kurz, ich möchte beten, ja. Herr, ich danke dir, wir brauchen deine Führung, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Du bist die Weisheit, ja. Du stehst über jeder Weisheit dieser Welt. Und ich danke dir, dass du uns ganz neu eintunst, ja, ganz neu einstellst, Herr, sodass wir die direkte Führung von dir haben, Herr. Im Wort heißt es, wir hören deine Stimme, Herr. Und auf das stellen wir uns, Herr. Ich danke dir, Herr, Herr, dass wir genau wissen, wann, wer, wie, wo, was dran ist, Herr. Ich danke dir, Herr, für ein neues, klares Hören von deiner Stimme, Herr. Und da sind manche da, die sagen, ich habe noch nie diese Führung gehabt. Und ich sage dir heute, du hast sie. Gott stellt dich gerade drauf ein. Denn er ist unser Versorger. Er möchte es, ja. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, und der Herr ist wunderbar, ja. Und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, ja. Und jetzt fängt er dann wieder die Schule an. Und er versorgt auch unsere Kinder und er versorgt auch unsere Lehrer. Und deswegen möchte ich jetzt einfach bitten, dass alle Kinder, die jetzt ja schulpflichtig sind, die zur Schule gehen, alle Studenten, ja, dass sie einfach kurz nach vorne kommen, aber auch alle Lehrer, ihr dürft nach vorne kommen und wir wollen euch segnen. Deswegen darf ich auch, ja, jeder, der vom pastoralen Team ist, der darf nach oben kommen und wir wollen sie jetzt gemeinsam segnen. Ja, kommt einfach ganz nach vorne. Genau. Okay, kommt nach vorne. Ja, neues Schuljahr, nicht neues Glück, sondern bei Gott heißt es, wir leben im Sieg. Deswegen, das gilt auch für euch, ja. Ihr seid Günstlinge im Herrn, das dürft ihr wissen. Ihr seid Günstlinge, wo ihr hinkommt und ihr habt die Weisheit Gottes in euch, weil Jesus mit euch ist. Und da wollen wir jetzt euch heute Morgen segnen. Auch euch Lehrer, ihr habt die Weisheit, ihr wisst immer alles genau richtig, weil Gott mit euch ist. Das setzen wir heute frei. Halleluja. Könnt ihr einfach eure Hände ausstrecken, ihr Kinder und auch ihr Lehrer. Und ihr, die ihr im Raum seid, streckt einfach eure Hände zu ihnen aus. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diese kostbaren Schülerinnen und Schüler, Herr. Wir danken dir für diese kostbaren Lehrerinnen und Lehrer, Herr. Erzieherinnen und Erzieher, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, für deine Pläne, die du hast, Herr. Für Ausbildung, Herr. Für Erziehung, Herr. Für Lernen, Herr. Und Vater, wir sagen, Herr, wir bekennen, Herr, wir sind abhängig von dir, Herr. Herr, wir sind solche, Herr, die abhängig sind, Herr, von deiner Weisheit, Herr, von deiner Erkenntnis, Herr, von dem, wie du uns zeigst, Herr, wie wir es machen sollen, Herr. Und so strecken wir uns aus heute Morgen und wir segnen einfach all diese Kinder, wir segnen all diese Jugendlichen, wir segnen all diese Lehrer und wir segnen all diese Erzieherinnen und Erzieher. Wir segnen sie, Herr, mit der Weisheit von oben. Wir segnen sie mit der Führung von oben. Halleluja, wir segnen sie mit der Klarheit von oben, Herr. Wir segnen sie mit deiner Liebe, Herr. Wir segnen sie auch mit deiner Befähigung, Herr, zu lernen, mit deiner Befähigung, gute Noten zu schreiben, Herr, mit deiner Befähigung, auch in Beziehungen zu anderen in guter Weise zu treten, in dem Namen von Jesus. Wir segnen euch. Könnt ihr einfach vom pastoralen Team, könnt ihr auf die Kinder, Jugendlichen, Erzieherinnen zugehen, einfach Hände auflegen. Halleluja, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für deinen Segen, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, Vater. Wir beten, Herr, für alle diese, Herr. Herr, dass das, was sie aus ihrer eigenen Kraft nicht können und aus ihrer eigenen Kraft nicht schaffen, Herr, dass du es dazu gibst, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Herr, sowohl bei den Kindern, Herr, als auch bei den Lehrern, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Seid gesegnet für dieses neue Schuljahr. Seid gesegnet in dem Namen Jesus. Seid gesegnet. Seid gesegnet in Jesu Namen. Ah, sei gesegnet. Sei gesegnet in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Ihr Lieben, seid gesegnet. Seid gesegnet. Halleluja. Streckt einfach eure Hände aus zu ihnen, die ihr am Platz seid, und betet einfach, segnet sie kräftig. Halleluja, sie brauchen das. Also, Wir müssen es verstehen, die Schule oder auch der Kindergarten ist letztendlich nicht nur ein Ort zu lernen, sondern es ist ein Ort der Prägung. Sein Ort der Prägung, und kein Wunder kämpft auch der Feind darum, unsere Kinder und Jugendlichen zu prägen mit seinen Lügen und mit seinen Verdrehungen und all diesen Dingen. Und deswegen sagen wir auch heute, wir stellen alle unsere Kinder, unsere Jugendlichen, wir stellen sie unter den Schutz des Blutes Jesu Christi. Wir segnen sie mit übernatürlicher, unbewusster Unterscheidung der Geister, dass sie nur das aufnehmen, was von dir kommt, Herr, und dass sie nichts von dem aufnehmen, was nicht von dir kommt, aus diesem Umfeld. Wir sagen, sie nehmen ihren Stand ein, auch in diesem Schlachtfeld der Gedanken und der Mächte. Und wir sagen, Herr, sie stehen fest in Jesus, sie stehen fest in deinem Geist, sie stehen fest in Klarheit, sie stehen fest in Wahrheit, sie stehen fest einfach in der Liebe, Herr. Sie stehen fest in deiner Ausrichtung, Herr, auf dich, Herr. Und sie haben eine Unterscheidung, was Gutes und was Böses, was Gutes und was Schlechtes. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir segnen euch. Wir segnen euch in Jesu Namen. Wir segnen euch. Wir segnen euch auch, ihr Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher. Wir segnen euch in Jesu Namen mit der Weisheit von oben. Ja, auch in dem Umfeld, in dem ihr seid, wirklich Licht und Salz zu sein, Zeugnis zu sein, so wie es möglich ist. Einfach wirklich das, nicht nur das, was in eurem Kopf ist, weiterzugeben an die Kinder, sondern das, was in eurem Herzen ist, das, was in eurem Geist ist, Halleluja, weiterfließen zu lassen, bewusst oder unbewusst, mit Worten oder ohne Worte, in dem Namen Jesus, wir segnen euch, es fließen zu lassen. Wir segnen es euch, in diejenigen hineinfließen zu lassen, die euch anvertraut sind, in dem Namen Jesus. Und wir segnen euch auch mit Geduld, wir segnen euch mit Ermutigung. Wir segnen euch immer wieder auch wirklich mit der Erkenntnis, auch selbst dann, wenn der Feind euch manchmal angreifen will und sagen will, oh, das, was ich mache, bringt ja doch nichts. Oh, das, was ich mache, ist ja doch irgendwie vergeblich, und wo ist die Frucht? Wir segnen euch immer wieder mit göttlicher Ermutigung. Mit göttlicher Ermutigung wirklich zu erwarten und zu glauben, dass das, was ihr in die Kinder und Jugendlichen hineingebt, dass es dort ein Same ist, der aufgeht und der Frucht bringt. In Jesu Namen, seid gesegnet mit dieser Kraft und seid gesegnet mit dieser Stärke, ganz neu für dieses kommende Schuljahr. Ja, ihr Kinder, ihr Jugendlichen, wir lieben euch alle, ihr seid unsere Schätze, wir beten für euch, Halleluja. Und auch ihr Lehrer und Lehrerinnen, wir segnen euch und wir stehen hinter euch und wir sind mit euch und wir glauben wirklich für das beste Schuljahr. Halleluja. Wie wär's, ihr Kids, wie wär's, wenn ihr dieses Schuljahr in jedem Fach einfach eine Note besser wärt? Halleluja. Dann wären manche schon bei 1 plus, ich weiß. Aber Halleluja. Amen. Wir glauben für das beste Schuljahr in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Gebt mir einen kräftigen Applaus. Und die Kinder, die in den Kinderdienst gehen, gehen in den Kinderdienst. Und die anderen dürfen einfach Platz nehmen. Und dann auch ihr anderen Erwachsenen dürft einen Platz einnehmen. Und dann hören wir das Wort Gottes. Die sollen das Übernatürliche reingeben. Ich hatte nur kurz einen Eindruck für euch Lehrer und Schüler. Und gerade als gebetet wurde, hatte ich das ganz stark, dass ihr, die ihr in die Schule rausgeht, wisst ihr, die Schule, die will euch immer erden. Die Schule will euch immer runterziehen ins Natürliche. Und die will euch immer mitteilen, dass ihr hier steht und dass ihr lernt und dass es wichtig ist, was ihr hier im Natürlichen lernt. Und das stimmt schon auch. Aber dass ihr das Übernatürliche reintragt und dass ihr das Übernatürliche auch wirklich dort möglich macht. Seid euch dessen bewusst. Ihr seid ja das Licht dort. Wer denn sonst? Ja, sie können es nur von euch hören. Sie können es nur durch euch mitbekommen. Also seid euch bewusst. Am Dienstag, bei allen am Dienstag, manche vielleicht Montag, weiß ich gar nicht sicher. Ihr geht da rein und ihr tragt das Licht rein. Amen. Ja? Amen. Seid gesegnet. Okay, bin ich drauf. Ja, super, schön. Herzlich willkommen nochmal hier im Gottesdienst. Auch alle die aus dem Urlaub zurückgekommen sind gerade jetzt. Manche fahren jetzt aus dem Urlaub, aber andere sind zurückgekommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Sag mal zu deinem Nachbarn, herzlich willkommen in der Gegenwart Gottes. Gott ist wirklich mächtig am Wirken in dieser Zeit. Wir waren gestern in Wildflecken in der Rhön, haben auch ein paar Fotos mitgebracht noch. Wildflecken in der Rhön, ein wilder Flecken, wo Gott echt mächtig auch gestern wieder gewirkt hat. 23 Menschen haben sich zu Jesus bekehrt. Halleluja. Preist den Herrn. Wir haben einige wirklich starke Wunder gesehen. Zum Beispiel eine Frau, die hatte eine rheumatische Erkrankung und konnte deswegen ihre Hände nicht mehr schließen. Und sie hat komplett wieder die Faust machen können. Gott hat sie geheilt. Eine andere Frau hatte starken Karpaltunnelsyndrom in beiden Händen, hatte deswegen keine Kraft mehr in den Händen. Gott hat sie komplett wieder hergestellt. Wir haben den Test vorher, nachher gemacht. Eine Frau hatte von Geburt an eine Hüftdysplasie gehabt und die Ärzte hatten schon vor Jahren, als sie ein Kind war, schon hatten die Ärzte gesagt, das muss operiert werden, aber sie wollte das damals schon nicht. Und sie war wirklich in dem Gottesdienst, weil sie wirklich Gott vertraut hat, dass Gott ihre Hüftdysplasie heilt. Und ich hatte genau ein Wort der Erkenntnis für diesen Zustand. Und sie kam nach vorne und es war tatsächlich so, man kann diese Fehlstellung ja sehen, wenn du die Beine Test, es waren etwa 2 Zentimeter Unterschied und Gott hat es eingereguliert und sie hat gesagt, sie spürt, wie Gott einfach ihre Wirbelsäule auch ganz neu ausrichtet, auch beim Laufen. Es war wirklich auch ein starkes Zeugnis. Halleluja. Preist den Herrn. Eine andere, ich kann nicht alles erzählen, was passiert ist, aber eins war auch sehr stark, es war auch echt ein kreatives Wunder. Eine Frau hatte aufgrund von zuerst ein Zahnimplantat und dann hat noch ein Tumor hinter dem Auge und beides hat zusammen irgendwie bewirkt, dass irgendwie der Sehnerv teilweise oder der Nerv zum Auge teilweise durchtrennt war, sodass dieses Auge komplett starr war. Das eine Auge war komplett starr, das heißt, sie konnte es nicht bewegen. Und als wir die Heilung aktiviert haben, hat Iris für sie gebetet, zur Glory House Leiterin dort und ich habe dann sie das eine Auge zumachen lassen, das gesunde Auge, und habe gesagt, sie soll das Auge drehen und sie konnte es wirklich in alle Richtungen wieder bewegen, das Auge. Halleluja. War wirklich echt ein starkes, kreatives Wunder. Eine andere Frau hatte eine ganz dick geschwollene Achillessehne, weil sie da schon sehr lang starke Schmerzen hat. Sie hat gesagt, ungefähr 8 auf der Skala von 1 bis 10 so starke Schmerzen, und auch Fersensporn hatte sie und alle Schmerzen sind völlig auf Null runtergegangen. Sie hat überhaupt nichts mehr gemerkt. Preist den Herrn. Andere Frau ist von Skoliose geheilt worden und so weiter. Also es war wirklich wieder eine starke Zeit im wilden Flecken. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Geben wir mal Jesus die Ehre. Habt ihr die Fotos? Hattet ihr die Fotos? Ja. Haben Sie die Fotos gezeigt? Wo sind denn die Fotos? Halleluja. Okay, zeig. Genau, das sind ein paar Fotos. Okay, preist den Herrn. Also, während die Fotos noch durchgehen, starten wir schon mit der Predigt für heute Morgen. Beziehungsweise, lass uns noch mit was Lustigem anfangen. Ich weiß, manche sind nicht so begeistert, aber ich finde es trotzdem manchmal witzig, diese Blondinenwitze. Aber heute werden wir die Diskriminierung mal ein bisschen aufheben. Und deswegen habe ich euch ein paar mitgebracht. Und zwar das eine ist, 2 Blondinen stehen an einer Bushaltestelle. Fragt die erste Blondine die zweite, mit welchem Bus fährst du? Die andere sagt mit der 1 und du sagt mit der 3. Kurz darauf, 5 Minuten später, kommt die Linie 13, sagt die erste Blondine zur anderen. Super, dann können wir ja zusammenfahren. Und ich frage, was macht eine Blondine am Computer, wenn es brennt? Sie drückt auf Löschen. Okay, also das ist jetzt wirklich nicht sehr nett gewesen für die Blondinen. Deswegen haben wir noch einen Witz, okay? Eine Rothaarige, eine Brünette und eine Blondine stehen vor einem Fluss. Da erscheint ein Engel und sagt, ihr habt alle einen Wunsch frei. Die Rothaarige sagt, ich wünsche mir einen Schwimmreifen. Bling! Es erscheint ein Schwimmreifen und sie schwimmt durch den Fluss. Die Brünette sagt, ich wünsche mir Schwimmflügel. Bling, hat sie Schwimmflügel und sie schwimmt über den Fluss. Was wünscht sich die Blondine? Ich wünsche mir ein noch schöneres Aussehen. Bling, die Blondine sieht umwerfend bis atemberaubend aus und sie geht über die Brücke. Yeah. Halleluja, und da passt der Letzte dazu. Warum stellen sich Blondinen immer dümmer, als sie sind? Aus purem Mitleid mit den Rothaarigen und den Brünetten. Okay, also das schneiden wir dann raus. Nachher. Aber ich dachte, ich muss mal ausgleichende Gerechtigkeit walten lassen. Okay. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte heute Morgen gerne sprechen über ein Thema, das Gott mir schon seit einiger Zeit immer wieder aufs Herz legt und womit ich mich immer wieder innerlich auch beschäftige und einfach spüre, dass Gott hier in diese Richtung was tun möchte oder uns einfach was reinlegen möchte, auch unseren Glauben dafür stärken möchte. Ich habe schon länger nicht mehr darüber gesprochen, aber heute möchte ich da beginnen, damit zu sprechen. Ich werde heute nicht fertig werden, aber es ist ein sehr, sehr grundlegendes Thema. Und dieses Thema ist herrlichkeitsdurchwirkte Beziehungen. Beziehungen. Sag mal zu deinem Nachbarn Beziehungen. Okay? Weißt du, du musst verstehen, unser Gott ist ein Beziehungsgott. Amen. Gott wollte Beziehung zu uns Menschen. Gestern beim Bekehrungsaufruf in Wildflecken habe ich gesagt, es geht nicht um eine Religion, es geht nicht um eine Tradition, es geht nicht um irgendein Ritual, mit dem du Gott begegnest, sondern Gott möchte eine Beziehung zu dir. Gott ist ein Beziehungsgott. Von Anfang an ging es ihm um die Beziehung zu Adam und Eva. Als Adam und Eva in Sünde fielen im Garten Eden, war die erste Frage Gottes, wo bist du, Adam? Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ich hatte dich immer im Blick. Du warst in Beziehung zu mir. Du warst mir nahe. Ich wusste, wo du bist. Du wusstest, wo ich bin. Und jetzt bist du mir wie weggerutscht. Du bist irgendwie wie entfernt. Du bist nicht mehr an meinem Herzen dran. Und das hat Gott geschmerzt. Und deswegen hat er gesagt, Adam, wo bist du? Amen. Das heißt, Gott ging es von Anfang an um Beziehung. Er ist ein Beziehungsgott. Und es bedeutet, mit anderen Worten, wenn du in Beziehung zu Gott kommst, der Urheber jeder Beziehung ist, wenn du in eine gute Beziehung zu Gott kommst, dann wird das automatisch Auswirkungen haben, auch auf deine Beziehungen hier auf der Erde. Denn wir als Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Das heißt, in jedem Menschen, den du siehst, siehst du, egal ob er gläubig ist oder nicht, aber du siehst, weil er Geist ist, du siehst ein Abbild von Gott in ihm. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich sehe ein Abbild von Gott in dir. Und deswegen sagt die Bibel auch, 1. Johannes 4, Vers 20 und 21, sagt Johannes, er sagt, wer sagt, ich liebe Gott, also wer sagt, ich bin in meiner Beziehung zu Gott im Reinen, ja, ich stehe richtig mit Gott, aber er hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. So krass, ja. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, sagt Johannes weiter, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also wenn du, mit anderen Worten, das Abbild Gottes hier auf der Erde nicht lieben kannst, dann kannst du auch nicht den lieben, der Urheber dieses Abbildes ist, nämlich Gott selber. Amen. Das heißt, eine gute Beziehung zu Gott wird immer gute Beziehungen hier auf der Erde bewirken. Ja, wenn Jesus gesagt hat, wir sollen beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann bezieht sich das auch sehr stark auf unsere Beziehungen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in unseren Beziehungen. Mit anderen Worten, Gott will, dass der Himmel in deine Beziehungen hier auf der Erde hineinkommt. Amen. Sag mal Himmel auf Erden. Also Beziehungen können die Hölle auf Erden sein, aber sie können auch der Himmel auf Erden sein. Amen. Es gibt ein berühmtes Theaterstück oder ja, Theaterstück ist es, glaube ich, genau. Das haben wir damals im Französisch-Leistungskurs gelesen von einem französischen Philosophen, Jean-Paul Sartre heißt er. Und es ist so ein Theaterstück, wo so eine Gruppe von Menschen eingesperrt ist in einem Raum. Und im Lauf des Stücks wird klar, dass dieser Raum eigentlich die Hölle ist. Ja? Und die Konklusion ist am Ende, diese Leute kommen da alle rein, am Ende ihres Lebens kommen da rein. Und diese ganzen Spannungen, die dann zwischen ihnen auftreten und die Konklusion von Sartre letztendlich, ist ist die, die Hölle, das sind die anderen. Ja, also sozusagen nicht funktionierende Beziehungen sind die Hölle. Und da hat er was erkannt. Aber weißt du, die Sache ist die, was er nicht erkannt hat, ist, dass Jesus für uns gestorben ist, um den Himmel in unsere Beziehungen hineinzubringen. Um diese Gefallenheit, die auch in Beziehungen sich ausgewirkt hat, um diese Gefallenheit umzudrehen und um das, was vielleicht vorher die Hölle war, um es in Richtung Himmel zu verwandeln. Amen. Gott hat uns dafür geschaffen, Gott hat uns dafür vorgesehen. Ohne gute Beziehungen kann kein Mensch auf die Dauer erfüllt wirklich leben. Amen. Ohne gute Beziehungen, auch hier auf der Erde, kann kein Mensch auf die Dauer wirklich erfüllt leben. Und manchmal, nicht selten, ist es so, dass das Erste, was wiederhergestellt wird in deinem Leben, ist deine Beziehung zu Gott. Und das ist auch gut so. Und dann ist es manchmal dauert es manchmal eine Zeit lang, bis es sich auswirkt, auch in deinen natürlichen Beziehungen hier auf der Erde. Manchmal und in manchen Beziehungen dauert es vielleicht sogar ziemlich lang, manchmal sogar sehr lang, weil es ja auch nicht immer nur an dir liegt. Amen. Weil manche Dinge sind einfach ein Entwicklungsprozess. Aber eins ist sicher, du kannst nicht auf die Dauer in einer guten Beziehung zu Gott leben, ohne dass sich das auf deine Beziehung zu anderen Menschen auswirkt, und zwar langfristig immer positiv. Amen. Weil Gott ist gut. Und was kommt von ihm? Nur gute und vollkommene Gabe. Und eine dieser guten und vollkommenen Gaben und sehr wichtigen Gaben ist oder besteht in guten Beziehungen. Deshalb wollen wir uns heute und auch die nächsten Male ein bisschen anschauen, wie wir in immer bessere Beziehungen hier auf der Erde hineinwachsen können. Amen. Interessiert euch das? Wen interessiert es ein bisschen? Wen interessiert es sehr? Wer sagt, oh, das ist lebensnotwendig für mich gerade jetzt in meiner Situation? Ja, das kann durchaus sein, verstehst du? Wenn du wirklich in einem schwierigen Beziehungsumfeld bist momentan, es kann sein, du bist vielleicht gerade zum Glauben gekommen oder auch nicht gerade zum Glauben gekommen, aber dein Beziehungsumfeld aus welchen Gründen auch immer ist sehr schwer, dann weißt du, was es bedeutet, dass wirklich auch die Hölle sozusagen sich in Beziehungen manifestieren kann. Und du weißt, oder du hast in deinem Innersten diesen Schrei deines Herzens, dass sich das ändert, weil du genau weißt, das macht krank, das macht unglücklich, das ist einfach nicht gut. Amen. Und deswegen wollen wir uns das anschauen, jetzt heute und auch das nächste Mal wollen wir uns das anschauen, was Gottes Plan ist für unsere Beziehungen. Und wir wollen anfangen damit, mit dem Anfang letztendlich, nämlich da, wo gute Beziehungen beginnen. Und dazu lesen wir Kolosser 3, Vers 1, ja, wo Paulus sagt zu den Kolossern, er sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also wenn ihr nun dieses neue Leben habt in Christus, ja, wenn du es hast, du kannst dich heute Morgen hier nochmal fragen, ob du es hast. Wenn du es noch nicht hast, dann ist heute deine Gelegenheit, es zu empfangen, auch du über Livestream. Ja. Aber wenn du dieses neue Leben in Christus hast, das heißt, wenn du mit ihm am Kreuz gestorben bist, wenn du mit ihm auferstanden bist aus den Toten, wenn du dieses Erlösungswerk angenommen hast, dann sagt er, dann sinnt auf das, was droben ist, oder sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Ja, sinnt auf das, was droben ist, sagt er weiter, Vers 2, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid ja gestorben eurem alten Leben nach und euer, in Klammern, neues Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und Vers 4, wenn nun der Christus euer Leben offenbar werden wird oder offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Mit anderen Worten, was sagt Paulus? Paulus sagt, all das, was Gott für uns vorbereitet hat in diesem neuen Leben, ist in Christus, in Gott, ist mit anderen Worten im Himmel vorbereitet, ist in der Herrlichkeit Gottes vorbereitet. Und damit es hier in unser Leben auf der Erde hineinfließen kann, also auch all das Gute, was er für unsere Beziehungen hat für uns, damit es hier auf der Erde in unser Leben hineinfließen kann, ist es wichtig, dass wir uns mit dem verbinden, was droben ist, dass wir uns mit Gott verbinden. Da beginnt es. Ohne Gott kannst du nicht in guten Beziehungen wirklich auf die Dauer leben. Vielleicht manche Dinge im Natürlichen machen, aber am Ende des Tages, ja, die Bibel sagt auch Jakobus 1, Vers 17, alles Gute, mit meinen Worten jetzt, alles Gute kommt von oben. Amen. Vom Vater des Lichts, bei dem kein Wechsel von Licht und Schatten ist. Das heißt, er ist der Urheber. Und das Erste, womit es beginnt, womit gute Beziehungen hier auf der Erde beginnen, ist, dass du dich ausrichtest auf das, was droben ist, auf die Verbindung zu ihm. Ja, Römer 12, Vers 2, Neues Leben Übersetzung, sagt Paulus, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Das heißt, was diese Welt lehrt, wie gute Beziehungen vielleicht aussehen oder nicht aussehen, ist nicht unbedingt maßgebend für das, woran du dich orientierst. Ja, was die Welt lehrt über Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen den Geschlechtern und so weiter oder auch sonst über Beziehungen lehrt zwischen alt und jung und Eltern und Kindern, was auch immer, ist nicht unbedingt maßgebend, sondern er sagt, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Amen. Dann werdet ihr nämlich wissen, oder man kann auch sagen, dann werdet ihr erkennen, was Gott von euch will, nämlich das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Amen. Weißt du, an einer Stelle sagt die Bibel, wir sollen vollkommen sein, so wie Gott vollkommen ist. Das heißt, ein bisschen bessere Beziehungen sind eigentlich nicht genug für uns, sondern er will uns vollkommene Beziehungen geben. Amen. Vollkommene Beziehungen. Indem wir uns an dem orientieren, was droben ist. Du wirst keine vollkommenen Beziehungen bekommen, indem du dich orientierst an dem, was einfach die Welt, der Geist dieser Welt lehrt über Beziehungen. Was dich Sartre lehrt über Beziehungen zum Beispiel, da wirst du nicht in vollkommene Beziehungen hineinkommen. Ja, wenn du dann immer denkst, die anderen sind tendenziell die Hölle, da muss ich aufpassen, ja, dann wird es nicht funktionieren. Amen. Misstrauen wird dich nicht weiterbringen. Amen. Sondern die Ausrichtung auf Gott. Ja, wir alle aber, sagt Paulus in 2. Korinther 3, 18, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das heißt, das Urbild der guten Beziehung, das Urbild der Liebe letztendlich. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild. Und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Amen. Halleluja. Okay, lass uns das ein bisschen genauer anschauen. Fangen wir damit an. Es gibt verschiedene Ebenen der Beziehung oder der Möglichkeit für Beziehung, die wir als Menschen haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir als Menschen, ähnlich wie Gott, aber nicht gleich, aber ähnlich, wir sind auch dreieinige Wesen sozusagen als Menschen. Ja, wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper. Das sind drei Ebenen unseres Menschseins und auf allen drei Ebenen ist Beziehung möglich. Ja? Körperliche Ebene ist klar, ist die Ebene der Sexualität. Nach dem Plan Gottes bezieht sich das ausschließlich auf die Beziehung eines Mannes zu seiner Frau in der Ehe. Ja? Aber da ist diese Ebene, diese Beziehungsebene eine wichtige Ebene. Ja? Das ist die körperliche Ebene. Und dann die zweite Ebene ist die seelische Ebene, ja? Auf der Ebene der Seele. Das ist also diese Ebene, auf der du einfach mit einem anderen Menschen seelisch ähnlich tickst, ja, basiert auf Harmonie in zum Beispiel in Ansichten, die du teilst, Harmonie in Interessen, die du teilst, ja, was weiß ich, beide gehen gerne wandern oder schwimmen oder was auch immer und dann hast du was Gemeinsames, woran du deine Beziehung aufbauen kannst oder beide spielen gern Schach, ja, das ist sehr beziehungsfördernd, Schach, ja, alle sitzen da und Okay. Ja, also Übereinstimmung, Harmonie auf der seelischen Ebene, Vorlieben im Leben oder auch einfach natürlich gegebene Beziehungen, ja, wie zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern in der Familie. Da ist einfach eine natürliche, eine seelische Ebene da, weil du bist gemeinsam aufgewachsen oder du warst gemeinsam in der Schule oder was auch immer. Auf dieser Ebene kannst du theoretisch eine gute Beziehung haben mit anderen Menschen, auch ohne Gott. Ja, wenn es einigermaßen übereinstimmt, ja, und bis zu einem gewissen Grad. Ja. Amen, das ist die seelische Ebene. Und dann kommt die geistliche Ebene. Und das ist die höchste Ebene. Und das ist die Ebene eigentlich unseres Menschseins an sich. Das ist da, wo du einem anderen Menschen von Geist zu Geist begegnest. Das ist nur möglich zwischen Söhnen und Töchtern Gottes, wirklich möglich, nur zwischen Söhnen und Töchtern Gottes, die Geist aus Gott geboren sind. Amen. Paulus sagt es in 2. Korinther 5, 16. Er sagt, daher kennen wir uns von nun an nicht mehr nach dem Fleisch. Ja, das heißt, seelische Vorlieben oder seelische Harmonie mag sein oder mag auch nicht sein, aber auf der Ebene des Geistes haben wir eine Ebene, die stärker ist als jede andere Ebene. Amen. Und die alle anderen Ebenen auch durchdringen kann und durchdringen will, sodass auch sie in göttliche Harmonie kommen. In der Ehe, Geist, Seele und Körper in göttlicher Harmonie miteinander. In einer Beziehung, einer Freundschaftsbeziehung ist das Optimale, wenn die geistliche Ebene die seelische Ebene durchdringt und damit in noch viel vollkommenere Harmonie bringt. Amen. Weil Geist harmonisiert Seele. Geist ist stärker als Seele. Amen. Halleluja. Also, sag mal, Geist ist stärker als Seele. Okay? Gut, das sind die verschiedenen die verschiedenen Ebenen unserer Beziehungsfähigkeit. Geist, Seele und Körper. Ja, du darfst übrigens Geist hier nicht verwechseln mit geistig oder Verstand, weil manche sagen, ja, ich habe eine geistige, philosophische Beziehung mit jemandem. Aber ich sage, eine geistige Beziehung ist auch nur in der Seele, weil der Verstand ist in der Seele. Da spielt Gott keine Rolle. Ich kann mit jemandem philosophieren, mit jemandem im Verstand hochtrabende Dinge wälzen und dabei auch vielleicht, Goethe und Schiller können sich austauschen über ihre hochtrabenden Gedanken. Aber der Geist, der eigentliche Geist des Menschen bleibt trotzdem tot. Das ist nur auf der Ebene des Verstandes, vielleicht auch noch Gefühle mit dabei und so weiter. Aber das nennt man dann eine geistige Beziehung. Deswegen ist es auch wichtig, wir müssen immer den Unterschied machen zwischen geistig und geistlich. Geistig ist natürlich, geistlich ist göttlich. Amen. Also sag mal, ich bin geistlich. Okay. So. Dann gibt es auch verschiedene Arten von Beziehungen, darüber spricht die Bibel auch und die Bibel unterscheidet auch an verschiedenen Stellen verschiedene Arten von Beziehungen, für die die Bibel dann wiederum auch eigene Grundsätze sozusagen aufstellt, ja, als Beispiel zum Beispiel. Besonders prominent wäre das Beispiel der Ehe. Ja. Die Bibel sagt viel über das Funktionieren einer Ehe nach dem Plan Gottes. Ja. Ich lese das immer vor bei Eheschließungen, lese ich immer den kompletten Epheser 5, 21 bis 33 vor, wo diese göttliche Ordnung für die Ehe von Paulus gegeben wird. Ja. Das ist eine wichtige grundsätzliche Beziehung und die Bibel stellt eigene Grundsätze auf, wie eine Ehe funktioniert. Das ist eine bestimmte Art von Beziehung, die man nicht vergleichen kann mit anderen Beziehungen. Zum Beispiel, was die Bibel auch besonders erwähnt, sind diese Beziehungen sozusagen, ich nenne es mal diese vertikalen Beziehungen, ja, wo zum Beispiel Eltern und Kinder miteinander in Beziehung treten. Also da, wo so eine Komponente von höher und niedriger mit drin ist, ja, oder weiter oder weniger weit oder wie auch immer du sagen willst, ja, Eltern und Kinder, ja, oder überhaupt generell älter und jünger oder höhergestellter und niedriggestellter, ja, sowohl was die Welt betrifft, also wenn es um Angestellte und Chefs geht, darüber sagt die Bibel einiges, ja, da sind es noch Sklaven und Herren, ja, preist den Herrn, dass wir heute ein bisschen weiter sind als Sklaven, vielleicht sagst du auch, oh, ich bin der Sklave meiner Firma, ja, mag sein, aber ich glaube, da die in der Bibel hatten da noch andere Voraussetzungen, okay, da gab es noch keine Tarifverträge und Streikrecht und was weiß ich was, das sah noch ein bisschen anders aus und trotzdem gibt die Bibel einige Grundsätze über diese Beziehungen, wie diese Beziehungen in einer guten Weise funktionieren. Das werden wir uns anschauen die nächste Zeit, wie das funktioniert oder auch zwischen Regierenden und Regierten oder in der Gemeinde zwischen Leitern und Geleiteten oder zwischen geistlichen Vätern und Müttern und geistlichen Kindern und so weiter. All das sind Beziehungen, auf denen es immer ein Stück weit eine vertikale Komponente drin gibt. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Beziehungen, in denen es keine vertikale Komponente gibt, die also auf einer Ebene sind, ja, horizontal, sprich Freundschaft. Ja, bei Freundschaftsbeziehungen ist es wieder eine ganz andere Sache. Da sagt die Bibel, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Da gibt's nicht einen Übergeordneten und einen Untergeordneten, sondern das ist einfach auf einer Ebene. Ja, das ist freundschaftliche Beziehung. Und ihr Lieben, in all diesen Bereichen, und wir werden da noch näher drauf eingehen, aber ich möchte es heute grundsätzlich machen, ja, in all diesen Bereichen möchte Gott uns gute Beziehungen geben. Sag mal zu deinem Nachbarn, er will dir gute Beziehungen geben. Und sag mal zu deinem anderen Nachbarn, und es wird von Tag zu Tag besser mit dir. Halleluja. Wie ich schon gesagt habe, es ist ein Prozess. Manches passiert wirklich zeitversetzt, manches dauert auch, aber auf die Dauer wird sich Gott durchsetzen in deinem Leben. Voraussetzung, weil ich habe gesagt, ich mache es grundsätzlich heute, deswegen erstmal Voraussetzung. Voraussetzung für gute und gelingende Beziehungen hier auf der Erde sind im Wesentlichen zwei Sachen. Zwei Grundvoraussetzungen für gute Beziehungen hier auf der Erde. Kannst du nur notieren, wenn du willst. Die erste Voraussetzung ist die, dass du deinen Mangel in Gott gestillt hast. Amen. Gute Beziehungen finden nicht statt auf der Ebene von gegenseitiger Mangelbefriedigung. Ja, ich habe einen Mangel und den kannst du mir stillen. Ich sag dir, kein Mensch hier auf der Erde wird auf die Dauer deinen Mangel stillen können. Keiner. Egal wie toll der ist. Ich meine, du denkst vielleicht, wenn du frisch verliebt bist, dann denkst du, wow, dieser Mensch stillt all meinen Mangel. Ich brauche nichts anderes mehr. Das ist der Himmel auf Erden. Alles nur noch voller Geigen. Und vielleicht ist zwischen noch eine kleine Bratsche oder so. Aber verstehst du? Wir müssen verstehen, kein Mensch auf dieser Erde kann unseren Mangel stillen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe und nach Freude immer zuerst in Gott stillen. Das heißt nicht, dass uns ein Ehepartner oder auch ein Freund oder jemand, mit dem wir Beziehung haben, nicht etwas in unserer Seele stillen kann von unseren Bedürfnissen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht davon abhängig sind. Das heißt, dass wir immer wissen, im Zweifelsfall wird mein Bedürfnis in Gott gestillt. Amen. Gott stillt mein Bedürfnis. Sag mal, Gott stillt mein Bedürfnis. Also das ist als erste Voraussetzung für gelingende Beziehungen. Wir stillen unser Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe, nach Freude, nach Erfüllung zuerst in Gott. Okay? Zweitens, zweite Voraussetzung, damit du gelingende Beziehungen hier auf der Erde leben kannst. Zweite Voraussetzung, da möchte ich heute ein bisschen näher drauf eingehen. Zweite Voraussetzung ist, dass du dir deiner eigenen Identität sicher bist. Amen. Das heißt, Beziehung zwischen zwei Menschen kann nur passieren zwischen zwei Menschen letztendlich, die sich dessen bewusst sind, beide bewusst sind, wer sie sind. Und das wiederum kommt daraus, dass du dir dessen bewusst bist, wer du bist in ihm. Da sind wir wieder bei ihm, in der Ausrichtung auf das, was droben ist. So wie du dir bewusst wirst, wer du bist in ihm, so wirst du dir auch bewusst, wer du bist hier auf der Erde. Und nur Menschen, die sich jeweils bewusst sind, wer sie sind, können auch miteinander in Beziehung treten. Das heißt, du musst wissen, wer du bist, du musst auch wissen, wer du nicht bist. Es bringt nichts, immer jemand anders sein zu wollen. Ja, das fängt an eben bei der Beziehung zwischen Mann und Frau. Wenn ein Mann sich nicht sich wohlfühlt als Mann in seinem Mannsein, hat er es schwierig in Beziehung zu treten zu einer Frau. Und das Umgekehrte gilt genauso. Was glaubst du, warum der Teufel Überstunden macht, um die Identität von Kindern, Jugendlichen zu verwirren und ihnen zu sagen, ja, vielleicht bist du gar keine Frau, vielleicht bist du gar kein Mann, um sie durcheinander zu bringen und letztendlich um ihre Beziehungsfähigkeit, gute Beziehungsfähigkeit nach göttlichem Plan zu zerstören. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, wer wir sind, denn dann können wir in Beziehung treten zu anderen. Wenn zwei Freunde zum Beispiel miteinander in Beziehung treten und der eine ist sich nicht dessen bewusst, wer er ist, dann kann es zu verschiedenen Dingen führen. Zum einen kann es dazu führen, dass der eine immer versucht, den anderen zu dominieren, ja, weil er aus Unsicherheit heraus immer die Kontrolle haben will. Er muss immer die Beziehung dominieren, ja, aus Unsicherheit heraus, weil er selber nicht weiß, wer er ist. Ja, dann ist es schwierig so in so einer Beziehung. Der andere wird es vielleicht eine Weile mit sich machen lassen und irgendwie einiges aushalten, aber irgendwann mal wird er sagen, hey, das ist irgendwie toxisch, das geht so nicht. Dass immer nur der eine den anderen dominiert, das funktioniert nicht in der Freundschaftsbeziehung. Also musst du davon frei werden. Amen. Damit du gute Beziehungen haben kannst, kannst du nicht von unbewussten Belastungen belastet sein, die dir ständig sagen, du musst diese Beziehung dominieren. Oder umgekehrt, die andere Seite, wenn jemand sich seiner eigenen Identität unsicher ist, kann es sein, dass er wie Klubberklitsch in den Händen seiner Umgebung ist. Das heißt, er passt sich einfach völlig beliebig an, hat keine eigene Meinung, keinen eigenen Stand, nimmt seine eigene Position gar nicht wahr. Wenn du ihn fragst, ja, was gefällt dir denn? Dann kann er nichts dazu sagen, weil er sich selber so unsicher ist. Auch das wird eine Beziehung auf die Dauer erschweren, wenn einer so unsicher ist, dass er keinen Stand einnimmt, für gar nichts. Ja. Schwierig. Der andere, irgendwann mal sagt der andere, hey, kann ich jetzt endlich mal den Pudding an die Wand nageln oder was? Verstehst du? Ja, ich möchte jetzt auch mal wissen, was denkst du jetzt eigentlich? Es ist schwieriger, manchmal in Ehen kann es schwierig sein, ja? wenn einer einfach nie eine Meinung hat. Ja? Es ist manchmal besser, eine Meinung zu haben und kurz darüber zu debattieren, über die Unterschiede in den Meinungen, als vor allen Dingen, wenn immer derselbe immer keine Meinung hat, das ist ungünstig. Amen. Halleluja. Das heißt, es ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Woher kommt dieses Bewusstsein, wer wir sind? Zunächst mal müssen wir uns bewusst machen, dass durch den Sündenfall unsere Identität von Natur aus gestört ist, weil die Beziehung zu Gott getrennt wurde, weil wir außerhalb der Beziehung von Gott gelebt haben. Wir alle, in dem Moment, wo wir auf diese Erde gekommen sind, selbst wenn du dich mit 3 Jahren bekehrt hast von mir aus, dann hast du die ersten 3 Jahre getrennt von Gott gelebt. Ja, auch wenn du vielleicht immer abends schön in deinem Bett gebetet hast, lieber Herr Jesus, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ohne neue Geburt hast du keine Beziehung zu Gott. Und diese Beziehungsfähigkeit muss wiederhergestellt werden. Ja, und diese Beziehungsfähigkeit wird wiederhergestellt. Wie wird sie wiederhergestellt? Durch das Erlösungswerk von Jesus. Amen. Jesus, das Erste, was Jesus getan hat, das Wichtigste, was Jesus getan hat, war, dass er die Beziehungsfähigkeit des Menschen zu Gott wiederhergestellt hat, den Weg wieder freigemacht hat in die Beziehung zu Gott und damit auch den Weg wieder freigemacht hat in die Beziehung zueinander. Amen. Unsere Beziehungsfähigkeit wird erlöst in dem Moment, wo wir Jesus in unserem Leben als unseren Erlöser annehmen und der Offenbarung Gottes, die er gebracht hat, folgen und da hineinwachsen. Was meine ich damit? Was war die wichtigste Offenbarung Gottes, die Jesus gebracht hat, als er hier über diese Erde gegangen ist? Er sagt es selber in seinem letzten großen Gebet in Johannes 17, sagt er selber, was das Wichtigste war seines Dienstes auf der Erde. Das Wichtigste war nicht, dass er Tote auferweckt hat oder Kranke geheilt hat oder gute Predigten gehalten hat, sondern das Wichtigste war, er sagt in Johannes 17, 6, er betet zum Vater und er sagt, ich habe deinen Namen, Vater, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Das heißt, er hat Gott als unseren Vater offenbart. Im ganzen Alten Testament findest du den Begriff Vater für Gott nur an ganz, ganz wenigen Stellen überhaupt. In allen anderen Religionen findest du Gott nicht als Vater. Jesus kam und hat Gott als Vater offenbart. Amen. Das ist die zentrale Offenbarung von Jesus, die er gebracht hat. Und damit hat er uns die Möglichkeit wiedergegeben, in die richtige Art von Beziehung zu Gott zu treten, nämlich als unserem Vater. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil in dem Moment, wo du in Beziehung trittst zum Vater der Familie, trittst du in Beziehung zu dem, was deine Identität ausmacht. Familie gibt Identität. Sollte es jedenfalls. Ja. Göttliche Familie definitiv gibt Identität. Der Vater im Himmel hat sich offenbart als Vater. Warum? Weil er eine Familie haben wollte. Er wollte dich und mich als seine Kinder. Amen. Und an der Beziehung zwischen Jesus und dem Vater kannst du die Beziehung sehen, in die du jetzt durch das Erlösungswerk eingetreten bist. Und es ist auch wichtig, weißt du, dass Gott sich als Vater offenbart, ist auch kein Zufall. Manche wollen es dann ändern und sagen, ja, wir können ihn ja auch Mutter nennen. Ja, die Bibel sagt, Gott hat auch mütterliche Eigenschaften. Natürlich, der Vater hat auch mütterliche Eigenschaften. Der Heilige Geist, ja, hebräisch, Ruach ist weiblich und so weiter. Das heißt, er hat alle diese Eigenschaften. Und trotzdem ist es entscheidend, dass er sich als Vater offenbart hat. Und alles andere, der Versuch, ihn zu einer Mutter umzudefinieren, ist nichts anderes als Rebellion gegen die Beziehungsordnung Gottes. Rebellion gegen die Offenbarung, so wie einfach Jesus Gott den Vater offenbart hat. Und du wirst feststellen, wenn du in Beziehung trittst zu ihm als deinem Vater in der richtigen Art und Weise, dann wird das alle anderen Beziehungen in deinem Leben Schritt für Schritt in die richtige Ordnung bringen. Und es spielt dabei eben keine Rolle, und das ist das Gute daran, es spielt keine Rolle, wie dein irdischer Vater war, wer dein irdischer Vater war, ob du überhaupt weißt, wer dein irdischer Vater war. Das spielt alles überhaupt keine Rolle, sondern in dem Moment, wo du durch Jesus in die Beziehung zu Gott zurückkommst, offenbart er dir den Vater im Himmel als der, der er ist. Und indem du dich dieser Offenbarung mehr und mehr aussetzt, wird einfach all das in deiner Seele heil, was da vielleicht zerstört worden ist oder kaputt gegangen ist durch entweder schlechte Vaterbeziehungen oder nicht vorhandene Vaterbeziehungen oder auch entsprechende Mutterbeziehungen oder was auch immer. All diese Dinge, all diese Prägungen werden umgeprägt von deiner Beziehung zum Vater her. Und du erkennst dich im Vater als der, der du bist. Und das gibt dir Identität. Amen. Und das Geniale ist, die Identität, die du im Vater hast, ist tatsächlich, und das ist das Herrliche, ist tatsächlich die gleiche Identität, die Jesus im Vater hatte. Ja, das heißt, wenn du dir Jesus anschaust, dann siehst du, wie Gott deine Beziehung zum Vater sieht. Ja, Johannes 17, 23, das sagt er, sagt Jesus in seinem selben Gebet, im hohepriesterlichen Gebet, sagt er ja, Vater, ich will, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das heißt, mit anderen Worten, Jesus sagt, er betet, dass wir erkennen, dass der Vater im Himmel uns mit der gleichen Liebe liebt, wie er Jesus geliebt hat. Da bist du ein Leben damit beschäftigt, das zu erkennen. Amen. Ich spaße nicht, da bist du ein Leben damit beschäftigt. Das ist nicht mit einer Predigt getan. Ich war nicht nur schon mal vor, aber es kann ein Anfang sein. Amen. Ja, Halleluja. Ja, weißt du, zu erkennen, dass der Vater im Himmel dich genauso liebt, wie er seinen erstgeborenen, einzigartigen, gehorsamen, bis zum Tod am Kreuz gehorsamen Sohn Jesus Christus geliebt hat und bis heute liebt. Die gleiche Liebe hat er zu dir, die gleiche Sohnschaft, die er dem Erstgeborenen gegeben hat, hat er dir gegeben. Die gleiche Art von Beziehung zum himmlischen Vater hat er für dich bestimmt. Das ist der Hammer. Ich sag mal, das ist der Hammer, oder? Halleluja. Weißt du, als Jesus im Jordan getauft wurde, da ging der Himmel auf, heißt es, und der Heilige Geist kam auf ihn herab. Das war die Kraftausrüstung für seinen Dienst. Aber dann ist noch etwas Zweites Entscheidendes passiert. Nämlich eine Stimme kam aus dem Himmel. Und diese Stimme hat über Jesus ausgesprochen und gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Also ich glaube, es hat zwei Dinge gebraucht, damit Jesus überhaupt seinen Dienst beginnen konnte. Und das sind genau die zwei Dinge, die am Jordan passiert sind. Das eine war die Kraftzuteilung des Heiligen Geistes, als der Heilige Geist kam. Aber das andere war die Versicherung und Vergewisserung der Identität im Vater. Amen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Also in diesem Bewusstsein, der Vater im Himmel liebt mich, er steht hinter mich, er liebt mich bis über den Tod hinaus, er ist einfach in seiner Liebe unerschütterlich zu mir. In diesem Bewusstsein konnte Jesus hingehen und Zeichen und Wunder wirken. Vorher hat er kein einziges Wunder getan. Also in diesem Bewusstsein konnte er kühn sein. In diesem Bewusstsein konnte er mutig sein. In diesem Bewusstsein konnte er Risiken eingehen. In diesem Bewusstsein konnte er die Pharisäer konfrontieren, obwohl sie ihn nach dem Leben getrachtet haben. In diesem Bewusstsein konnte er all diese Spannungen aushalten, die um ihn herum waren. Das musst du dir vorstellen, um Jesus herum, da hat es immer gebritzelt und da war immer irgendwie Spannung im Raum. Ja, weil Ja, einfach, weil er so war, wie er war. Nicht, weil er nicht die Liebe war, er war die Liebe, aber gerade das löst manchmal auch Spannungen aus. Und es musste er aushalten, er hat Gegnerschaft ausgelöst und so weiter. Aber weißt du, was ihn gestärkt hat, immer wieder, davon bin ich überzeugt, was ihm überhaupt die Basis gegeben hat, um da drin zu gehen, war sein Bewusstsein, der Vater liebt mich und er steht hinter mir. Und genau das Gleiche, was der Vater über Jesus sagte, damals am Jordan, genau das Gleiche sagt er zu dir. Amen. Du bist mein geliebter Sohn oder du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden und daran wird sich nichts mehr ändern. Das habe ich jetzt hinzugefügt. Amen. Das ist so, weil genau so war es damals. Halleluja. Und das gab Jesus Identität. In diesem Bewusstsein konnte er hingehen dann nach Nazareth zum Beispiel und konnte sich hinstellen einfach vor den versammelten Juden und Pharisäern und so weiter und konnte sagen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und sie sagten, was, dich, den Zimmermannssohn? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Es kam gar nicht an ihn heran, was die gedacht haben. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen. Was, Blinde, Wunder tun? Bist du so einer oder was? Ja, Blinde, dass sie wieder sehen. Der Vater steht hinter mir. Amen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Gefangenen Freiheit auszurufen, was hatte ich schon, ja, Blinde, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen, das Gnadenjahr Gottes. Weißt du, Jesus wusste, wer hinter ihm steht. Und als sie nach diesen Worten versuchten, in die Klippe in Nazareth runterzustürzen, ja, konnte er in diesem Bewusstsein, dass der Vater hinter ihm steht, sich einfach umdrehen und durch sie hindurchgehen. Der Vater ist hinter mir, der Vater ist mit mir, ich gehe einfach durch, ich habe was anderes zu tun, Leute, ich bin dann mal weg. Amen, das nenne ich Souveränität. Also deine Souveränität kommt aus Gott und zwar aus einer bestimmten Beziehung zu Gott. Nämlich aus einer Beziehung zu Gott als ein Sohn oder als eine Tochter zum Vater, der dich unendlich liebt. Amen. Und vielleicht muss die ein oder andere Vaterwunde oder Mutterwunde oder was weiß ich, Autoritätswunde in deinem Leben noch geheilt werden. Das mag sein, aber es ist alles kein Problem, solange du am Vater im Himmel bleibst. Wird es kommen. Wir schauen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden so verwandelt. Das ist ein Prozess. Ja? Wir werden so verwandelt in dasselbe Bild. Und als solche, die mehr und mehr verwandelt sind, können wir mehr und mehr in Beziehung treten. Zuerst zu Gott als unserem Vater. Ja, wir können mit Freimütigkeit zu ihm kommen, sagt die Bibel. Ja, wir haben es vorher gesungen, zum Thron der Gnade kommen, mit Freimütigkeit. Wir können beten in dem Bewusstsein, dass er uns hört und er hört. Wir können im Glauben beten. Ja, wir können, ich habe es gestern die Leute in Wildflecken gelehrt, habe gesagt, wir können Krankheiten befehlen, dass sie weichen. Wir müssen nicht bitteln und betteln, sondern wir können befehlen, wir können mit Autorität sprechen, weil wir in dieser Beziehung zum Vater sind. Wir können also in aufrechtem Gang sozusagen mit Gott gehen. Ja, Judas 24 heißt es, er stellt mich aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Amen. Das kommt aus meiner Beziehung zum Vater. Und aus dieser Sicherheit und aus dieser Festigkeit wiederum können wir uns zueinander stellen als solche, die wissen, wer sie sind und die sich gleichzeitig dessen bewusst sind, dass sie das sind, was sie sind, allein durch Gottes Gnade. Amen. Das sagt Paulus auch. Der wusste definitiv, wer er war, Paulus. Ja, sonst hätte er auch nicht all diese Dinge durchhalten können, die er durchgehalten hat. Aber er sagte zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 10, er sagte, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Amen. Durch Gottes Gnade habe ich meine Identität. Durch Gottes Gnade bin ich beziehungsfähig zu Gott und durch Gottes Gnade bin ich beziehungsfähig zu anderen Menschen. Durch Gottes Gnade wird meine Beziehungsfähigkeit immer mehr wiederhergestellt. Sei es meine Beziehungsfähigkeit zum anderen Geschlecht, sei es meine Beziehungsfähigkeit auf freundschaftlicher Ebene, sei es meine Beziehungsfähigkeit zu meinem meinen Eltern oder zu meinen Kindern oder zu meinen Geschwistern oder zu meinen, was auch immer, Chefs, ja, und Regierenden und so weiter. Auch da muss deine Beziehungsfähigkeit, pass auf, dass sie nicht zerstört wird, deine Beziehungsfähigkeit, indem du ständig nur negativ redest und nur schimpfst. Ja. Ist nicht gut für deine Beziehung. Amen. Du sagst, ja, aber die sehe ich ja nicht, über die kann ich ja schimpfen. Dem Bundeskanzler begegne ich, da kann ich ja über ihn schimpfen. Weißt du, es ist eine geistliche Sache, wie du in Beziehung stehst zu den Menschen um dich herum. Und denk nicht, dass es, weißt du, denk nicht, dass nur die Beziehungen wichtig sind, die du siehst. Ja, Gott siehst du ja auch nicht. Und es ist sehr wichtig, wie du in Beziehung zu ihm bist. Also ich glaube, es ist schon wichtig für uns als Leib Christi, wie sind wir in Beziehung zu all denen um uns herum? Wie sind wir als Gemeinden, wie sind wir als Leib Christi in Beziehung zu unserer Regierung? Das heißt ja nicht, weißt du, als Regierter heißt ja nicht, dass du immer alles richtig finden musst, was Regierende machen. Das heißt auch nicht, dass du nicht deine Meinung sagen kannst und sagen, das sehen wir aber anders oder das sehen wir so oder das sehen wir so. Das heißt es nicht. Aber es geht um eine Haltung, verstehst du? Hier geht es um eine Haltung von grundsätzlichem Respekt, von grundsätzlichem Vertrauen in Gott, dass er es mit uns gut macht. Paulus hat gesagt, betet für alle, die in Hoheit sind, alle, die in Regierung sind, damit ihr ein ruhiges und stilles Leben führen könnt. Du darfst dich nicht wundern, als Leib Christi dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir auf taffe Zeiten zugehen, wenn wir ständig in den gleichen Chor einstimmen der Welt und nur schimpfen und jammern und klagen über die, die in Hoheit sind, ja. Dann werden wir halt vielleicht nicht so ein ruhiges und stilles Leben führen. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in der richtigen Haltung beten. Wie gesagt, das heißt nicht Hörigkeit, das heißt nicht alles so sehen und was weiß ich. Das heißt es überhaupt nicht. Ja. Ihr kennt mich, ihr wisst es. Ja. Okay. Aber es heißt, es geht um eine Haltung. Ja. Es geht um eine Herzenshaltung. Und diese Haltung kommt aus meiner Haltung zu Gott. Ja, kommt aus meiner Beziehung zu Gott, kommt aus meiner Beziehung zum Vater, ja, kommt aus meiner Beziehung als Sohn und als Tochter zum Vater. Und deswegen heute, am Ende dieser Predigt heute, wollen wir einfach danken für diese Beziehung, die wir haben dürfen zum Vater. Und wir wollen uns einfach ganz neu, wirklich, vielleicht bist du ja hier und du hast da auch, du struggles da gerade, kämpfst da vielleicht gerade, auch in deiner Beziehung zum Vater. Vielleicht hast du was erlebt in deinem Leben, das dich wirklich total in Zweifel gebracht hat oder vielleicht sogar zwischendurch in Rebellion, wo du sagst, Gott, wie kannst du das zulassen und so weiter. Gott will deine Beziehung wiederherstellen. Er will dich. Die Grundoffenbarung ist, er ist dein Vater und er liebt dich grenzenlos. Er liebt dich unendlich und daran ändert sich nichts. Und alles Gute kommt von ihm. Er kennt die Gedanken, die er über dich hat. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Er ist nur gut. Lasst uns ihm vertrauen. Amen. Da beginnt alles. Indem du ihm vertraust, in der Beziehung zu ihm, wirst du beziehungsfähig hier auf der Erde. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen, lass uns beten. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen, übrigens habe ich gerade so. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Streck einfach mal deine Hände aus zum Vater und sag einfach mal, danke, Vater, dass du mich so sehr liebst. Dass du Jesus gesandt hast, um die Trennung von dir, in die ich hineingeboren wurde, durch den Sündenfall, um diese Trennung wieder aufzuheben. Danke, Jesus, dass du hier auf die Erde gekommen bist, um den Vater für mich zu offenbaren. Um mir Gott als meinen Vater zu offenbaren. Und Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich mit dir vielleicht nichts zu tun haben wollte. Oder Schwierigkeiten hatte mit dir als Vater. Vielleicht aufgrund meiner Prägungen, wo ich dir nicht vertrauen konnte oder wollte. Heute nehme ich dein Angebot ganz neu an. Und ich sage, Vater, offenbare dich in mir. Offenbare deine Liebe in mir. Heile mich. Setze mich frei. Verwandle mich. sodass ich mehr und mehr ein starker und stabiler Sohn oder eine starke und stabile Tochter sein kann. Von dir, Vater, weil ich zu deiner Familie gehöre. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und Vater, in dem Namen Jesus nehme ich jetzt Autorität hier in diesem Raum über jede Vaterwunde. Ich nehme Autorität über jede negative Prägung, über jedes Trauma von abwesender Vaterschaft, von gewalttätiger Vaterschaft, von falscher Vaterschaft, von verdrehter Vaterschaft oder auch Mutterschaft oder Autoritätsperson oder was auch immer. In Jesu Namen, Herr, wir nehmen deine Dynamiskraft, Heiliger Geist, jetzt in Anspruch. Wir nehmen sie in Anspruch für alle diese Vaterwunden, die vielleicht noch irgendwo in Seelen sind hier im Raum. Danke, Herr, dass deine Dynamiskraft, Herr, Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wie viel mehr kann sie unsere Seelen, egal wie verkorkst oder kaputt sie sein mögen, wie viel mehr kann sie unsere Seelen wiederherstellen? Vater, in dem Namen Jesus bete ich auch für jeden, der über Livestream zuschaut, Herr. Für jeden, der hier vor Ort ist, Herr. Herr, dass diese Beziehungsfähigkeit ganz neu wiederhergestellt wird durch deine Kraft, Herr. Herr, danke für deine Dynamiskraft, ja, streck die einfach gerade mal aus. Da ist die Dynamiskraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die Auferstehungskraft. Und vielleicht warst du dir gar nicht dessen bewusst, dass da noch was ist, aber in dem Moment, wo wir es freisetzen, geht es einfach an einen Punkt in deiner Seele und du merkst es, oh, da passiert was. Vielleicht ist auch alles okidoki, alles Roger bei dir und du genießt einfach nur die Gegenwart Gottes. Das ist auch fein. Aber lass uns einfach wirklich dem Heiligen Geist Raum geben, zu tun, was er tun möchte. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Heilung, für deine heilende Kraft, gerade jetzt, Herr. Danke, Herr, für die heilende Kraft deiner Liebe, Herr. Danke, Herr, dass du mit diesem Balsam deiner Vaterliebe jetzt über jede einzelne Seele streichst, Herr. Halleluja. Danke, Vater, dass du jeden Mangel stillst, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du da bist, Herr. Dass du uns siehst, Herr. Dass du uns kennst, Herr. Oh, dass deine Liebe uns berührt, gerade jetzt, Herr. Und fest verankert, Herr, in deiner Liebe, Herr. Herr, danke, Herr, dass deine Liebe uns fest und tief Identität gibt, Herr. Klarheit gibt. Oh, Klarheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, der Heilige Geist ist hier. Seine Kraft ist hier am Wirken. Die Liebe des Vaters ist hier am Wirken. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und ich sehe einfach, wie er wirklich einigen auch ganz persönlich nochmal zuspricht und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass du gerade jetzt ein tiefes Werk tust. Danke, Herr. Oh. Oh. Und er sagt zu dir, ja, es war Zerbruch, ja, es war Zerbruch. Aber jetzt ist die Zeit, wieder herzustellen. Jetzt ist die Zeit, die Bruchstücke zusammenzusuchen. Jetzt ist die Zeit, etwas ganz Neues zu schaffen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit zu bauen. Jetzt ist die Zeit zu bauen. Jetzt ist die Zeit zu pflanzen. Jetzt ist die Zeit der Wiederherstellung. Halleluja. Schritt für Schritt. Ja, und ich höre dieses Wort Wiederaufbau, Wiederaufbau. Oh, Wiederaufbau. Oh, er baut dich wieder auf in seiner Liebe. Er baut dich wieder auf in seiner Liebe. In Jesu Namen, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, er berührt dich da, wo du gerade jetzt bist, auch über Livestream. Er berührt dich, seine Liebe ist hier im Raum. Oh, er sieht dich. Er hat den Schrei deines Herzens gehört. Und er sagt, ja, komm zu mir, mein Kind. Komm zu mir, meine Tochter. Komm zu mir, mein Sohn. Ich habe nur auf dich gewartet. Halleluja. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und Vater, in dem Namen Jesus nehmen wir gesunde Beziehungen in Anspruch, auch hier auf der Erde, Herr. Halleluja. Du kannst dich jetzt gerade mal ausstrecken. Wir nehmen gesunde Beziehungen in Anspruch, Herr. Herr, wir nehmen gesunde Ehebeziehungen in Anspruch, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Herr, wir setzen Stärkung der Männer und Stärkung der Frauen frei. Wir setzen Stärkung der Identität frei, Herr. Herr, wir nehmen Autorität über jeden Lügengeist, den der Feind reingeschossen hat, wie eine Frau sein sollte oder wie ein Mann sein sollte, der nicht mit deiner Schöpfungsordnung und nicht mit der Beziehung zum himmlischen Vater in Einklang zu bringen ist. Wir nehmen Autorität darüber in dem Namen Jesu Christi. Und wir setzen Wiederherstellung frei von Ehen, Herr, da wo Schwierigkeiten waren, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du Ehen stärkst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du Ehen noch vollkommener machst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du Ehen einfach durchdringst mit deiner Liebe, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du auch die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern durchdringst mit deiner Liebe, Herr. Oh, Halleluja, dass wirklich dein Traum einer guten, einer gesegneten, einer himmlischen Familie, Herr, Herr, sich hier auf der Erde mehr und mehr verwirklicht, Herr. Wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Es ist dein Traum, gute Familie zu haben. Es ist dein Traum, uns zu haben. Und deswegen ist es auch dein Traum, Familie hier auf der Erde zu haben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Gott sagt zu dir, ich bin es, der dich befähigt. Und du wirst fähig sein, eine gute, gesunde, stabile, gelingende Ehe und Familie zu haben eines Tages. Und er nimmt jetzt jede Angst und jede Prägung in die andere Richtung jetzt aus deiner Seele raus und er gibt ganz tief in deine Seele hinein diese Zuversicht und diese Sicherheit. Du wirst eine gute, gelingende, gesunde Ehe und Familie haben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du auch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, das ist Wiederherstellung für Familienbeziehungen. Ich habe gesehen, im Geist, jemand ist hier und das ist so, du hast eine Beziehung in deinem engsten Familienkreis. Und also es ist entweder Eltern, Kinder oder direkte Geschwister. Und seit ziemlich genau 7 Jahren ist da wie ein Riss reingekommen in diese Beziehung. Und du leidest darunter seither. Und es ist schwierig seither, aber Gott möchte eine Wende schenken. Seit 7 Jahren ist das in deinem Leben. Wen betrifft es? Streck einfach kurz deine Hand aus. Bei dir? Okay, komm einfach her. Komm kurz her zu mir. Halleluja. Halleluja. Wow, du hast das gleiche Shirt wie ich auch. Ich habe das gleiche Hemd wie du. Halleluja. Preis den Herrn. Heute nicht, aber sonst. Halleluja. Wow. Du bist zum ersten Mal hier. Ja, wow. Welche Beziehung betrifft das? Kannst du es mir sagen? Die ganze Familie. Die ganze Familie. Okay. Geschwister, Mutter. Seit 7 Jahren. Mehr, seitdem ich auf der Welt bin. Okay. Okay, Gott hat dich schon sehr stark berührt und er ist gerade dabei mit seinem heilenden Werk. Er ist gerade dabei, wirklich das, was der Feind zerstört hat, wieder gesund zu machen. In dem Namen Jesus. Und er baut dich auf. Zuerst baut er dich auf, indem du den Weg gehst. mit dem Vater im Himmel baut er dich auf. Er baut dich auf und er macht dich stark. Oh, und er gibt dir eine sichere Identität im himmlischen Vater. Und von dieser Beziehung zu ihm aus stellt er wieder her um dich herum. Und ich sehe im Geist, ich sehe dich wie so ein Leuchtturm. Ich sehe dich wie ein Leuchtturm der Versöhnung, ein Leuchtturm der Wiederherstellung. Ich sehe aber, wie Gott dich gebraucht hat, in deinem Umfeld, in deiner Familie, gebraucht wirklich als ein Leuchtturm der Versöhnung und der Wiederherstellung. Und es hat mit dir begonnen, aber es wird weitergehen. Und es wird sich auswirken auf die Beziehungen in deiner Familie und auch darüber hinaus in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Oh, Halleluja. Danke, Vater, tu dein Werk an ihm. Tu dein Werk an ihm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Gott tut ein tiefes Werk an dir. Halleluja. Gott tut ein tiefes Werk an dir. Er liebt dich. Er steht hinter dir. Halleluja. Amen. Amen. Ich hatte dieses Wort gehabt mit den 7 Jahren. Bei dir waren es nicht 7 Jahre, aber es war trotzdem wichtig. Ist es bei dir mit den 7 Jahren? Ja. Fast 8, ja, genau, das kommt hin. Bei dir? Bei dir ist es genau 7 Jahre, okay. Also kommt ihr beide, ja, kommt ihr beide. Komm her. Genau 7 Jahre, welche Beziehung ist das? Aha, okay, danke. Vater, in dem Namen Jesus, was auch immer da vor 7 Jahren passiert ist, ja. Wo dieser Keil reingekommen ist. Vater, du kommst zuerst durch in Karl-Heinz Herzen, Herr. Du tust gerade jetzt dein Werk an ihm, Herr. Du tust gerade jetzt ein Werk der Liebe an ihm. Das Werk der Wiederherstellung und der Versöhnung beginnt in ihm. Und ich danke dir, Herr, dass es Auswirkungen hat auf die ganze unsichtbare Welt zuerst und dann auch im Sichtbaren, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wenn er das nächste Mal mit seinem Bruder sprechen wird, Herr, dann wird eine andere Salbung auf seinen Worten sein, Herr. Und diese Salbung, wie es heißt in Sprüche, eine sanfte Zunge bricht Knochen. Diese sanfte Zunge wird brechen, was entgegengestanden hat. Es wird brechen, was dazwischen stand. Ich danke dir, Vater, für deine Wiederherstellung, Herr, die auf dem Weg ist, Herr, in Jesu Namen, Herr. Halleluja. Halleluja. Auch bei dir, wo es fast 8 Jahre sind, aber ungefähr auch diese Zeitspanne, in dem Namen Jesu Christi. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für Wiederherstellung. Für Wiederherstellung. Oh, für Wiederherstellung. Danke, Herr. Oh, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott, Herr. Herr, was wir mit unserem natürlichen Auge nicht sehen können, mit unserem natürlichen Ohr nicht wahrnehmen können, was uns nicht in den Sinn kommen würde im natürlichen, Herr, das hast du vorbereitet. Ich danke dir, Herr, für vorbereitete, übernatürliche Wege, Herr. Übernatürliche Wege, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Halleluja. Halleluja. Streckt euch aus, einfach, da ist Wiederherstellung im Raum. Wiederherstellung für Beziehungen. Oh, Wiederherstellung für Beziehungen in deiner Familie. Wiederherstellung auch von Freundschaftsbeziehungen, die vielleicht auseinandergegangen sind. Wiederherstellung von Beziehungen zu Arbeitskollegen oder zwischen Chefs und Angestellten oder zwischen geistlichen Leitern und Geleiteten. Da ist Wiederherstellung. Oh, da ist Wiederherstellung heute. Oh, da ist Wiederherstellung in dem Namen Jesus. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für dein Werk der Wiederherstellung. In Jesu Namen, tu dein Werk, Herr. Halleluja, Wiederherstellung. Ja, und ich möchte jetzt an der Stelle wirklich die Option geben, hier und am Livestream, wenn du in deinem Herzen weißt, meine Beziehung zu Gott ist nicht vorhanden, wenn du weißt, ich habe das noch nie gemacht, wirklich auf Gott zuzugehen, dann ist jetzt deine Gelegenheit, es ist jetzt dein, ja, der Herr steht wirklich da, Gott steht da und sagt, heute ist dein Tag, heute ist der Tag, wo du zurück kannst zu mir, wo du vielleicht zum ersten Mal die Entscheidung treffen kannst, in die Beziehung zu mir zu kommen. Dann ist heute dein Tag. Es ist aber auch die Möglichkeit, vielleicht hast du in der Vergangenheit schon mal Jesus in dein Leben aufgenommen. Vielleicht warst du schon in Beziehung zu Gott, aber vielleicht kam die Welt in deine Beziehung. Vielleicht hat der Feind dich von Gott weggezogen. Es kam Sünde in deine Beziehung und du fühlst dich wie getrennt von ihm. Dann ist es auch jetzt die Gelegenheit für dich, wieder zurückzukommen zum Vater, wieder einzutreten in die Beziehung, dass deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Oder vielleicht hast du eigentlich schon die Beziehung, aber es ist Sünde reingerutscht. Es ist dir irgendwas passiert, du hast irgendwas gemacht und du sagst, oh, ich traue mich vielleicht nicht mehr, unter Gottes Augen zu kommen. Vielleicht traust du dich nicht mehr, hast Schuldgefühle. Dann ist jetzt die Möglichkeit da, wirklich umzukehren, Buße zu tun, den Vater um Vergebung deiner Sünden zu bitten. Und wenn eine dieser Gelegenheiten oder diese Optionen auf dich zutrifft, dann darfst du mir ein Handzeichen geben und ich möchte mit dir und für dich beten. Du darfst deine Hand ausstrecken. Ja, ich sehe deine Hand und Gott sieht deine Hand auch. Ich glaube, dass hier noch weitere Personen im Raum sind, die heute diesem Herzen haben und wissen, ich muss umkehren. Ich muss den Vater um Vergebung bitten. Dann, ja, zeig mir deine Hand. Du am Livestream kannst auch deine Hand strecken, wenn du dich angesprochen fühlst. Weil Gott sieht deine Hand. Ja, ich sehe deine Hand auch. Wer ist dann noch? Ich sehe deine Hand auch, ja. Wer ist dann noch, wo sagt, ich muss diese Beziehung zu Gott wiederherstellen? Gib Gott ein Zeichen, er wartet auf dich, er ruft dich, er ruft dich, er ruft dich. Und wenn du dieses Gebet mit mir sprechen willst, dann möchte ich dich einladen, jetzt nach vorne zu kommen. Komm zu mir nach vorne, ich möchte mit dir und für dich beten. Ja, lasst sie mal aus den Reihen rauskommen und gebt ihnen Applaus. Ihr dürft Halleluja. Zu mir nach vorne kommen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du darfst dich Halleluja. Einfach so Sabrina betet mit euch. Genau. Ja, genau. Genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ist da noch jemand, der es im Herzen spürt, er muss hier vorne sein, er möchte wirklich mit Gott in Ordnung kommen. Der darf noch dazukommen. Und wir beten jetzt einfach gemeinsam zu Gott und bitten ihm um Vergebung und bitten Jesus, dass er einfach diese Beziehung zum Vater wiederherstellt. Ihr dürft mir mitbeten und ihr im Raum dürft auch mitbeten zur Unterstützung. Ihr könnt sagen, Vater, Vater, in Jesu Namen, in Jesu Namen, komme ich jetzt zu dir, komme ich jetzt zu dir, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Rebellion, vergib mir meine Rebellion, und komm in mein Leben, und komm in mein Leben. Danke, Vater. Danke, Vater. Dass ich ab heute in deiner Gegenwart leben darf. In deiner Gegenwart leben darf. Und du mich nie mehr verlässt. Und du mich nie mehr verlässt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Ja, Vater, ich danke dir für meine Schwester. Danke, Vater, dass du sie gerufen hast. Danke, Herr, dass du sie siehst. Danke, Herr, dass du ihr Herz berührst. Danke, Herr, dass du ihr wirklich ja ins Herz legst, dass sie eine wunderbare, wunderschöne, absolut geliebte Tochter Gottes ist. Und egal, was passiert ist, sie ist und bleibt deine Prinzessin, Herr. Danke, Herr, für diese Prinzessinnen-Identität, die jetzt wirklich in ihr Herz kommt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass du sie jetzt mit deiner Liebe füllst. Halleluja. Vater, ich danke dir für meinen Bruder. Danke, Herr, dass du ihn gerufen hast. Danke, Herr, dass heute ein neuer Tag beginnt für ihn. Danke, Herr, dass ein ganz neues Leben jetzt auf ihn wartet, wirklich erkundet zu werden, Herr, in deinem Licht, in deiner Liebe, in deiner Gegenwart, Herr. O Heiliger Geist, ich danke dir, dass du ihn füllst, Herr, mit deiner Freude, Herr. Danke, Herr, dass du wirklich alle, ja, da wo Splitter sind in der Vergangenheit, da wo Dinge kaputt gegangen sind, spreche ich Heilung in sein Herz, spreche ich Heilung in seine Seele, Danke, Vater, dass du ihn wirklich berührst mit deinem Licht, mit deiner Liebe, mit deiner Freude, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du ihn jetzt in deine liebenden Hände nimmst. Halleluja. Ja, Vater, und ich danke dir für meinen Bruder. Danke, Herr, dass du ihn wirklich gerufen hast, Herr. Danke, Herr, dass du ihm auch wirklich zusprichst. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude und Gefallen habe, Herr. Danke, Herr, dass wirklich diese Identität der Sohnschaft jetzt Einzug nimmt in sein Herzen. Danke, Herr, dass wirklich alles jetzt abblättert, dass es einfach abfällt, wo Ablehnung war in seinem Leben, ja, wo er sich ungeliebt gefühlt hat, ja, wo er sich nicht richtig gefühlt hat, Herr. Danke, Herr, dass Identität jetzt wirklich kommt in sein Herz, in seine Seele. Danke, Herr, dass du Wiederherstellung schenkst in Freundschaften, in den Beziehungen. Danke, Herr, dass so, wie wir es heute gelernt haben, dass deine Gegenwart, dein Geist, jetzt sein ganzes Leben durchdringt und alles in die Schöpfungsordnung Gottes kommt, Herr. Danke, Herr, dass auch Heilung fließt in seinen Körper. Danke, Jesus, für vollkommene Ordnung auch in seinem Körper. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, ihr dürft euch noch umdrehen. Hinter euch stehen ganz liebe Freunde von uns, die gern noch für euch weiter beten möchten und für euch da sein möchten. Ihr dürft gern in den Jugendgottesdienstsaal rübergehen. Genau, die Moni geht euch voraus. Und wenn du am Livestream dieses Gebet mitgebetet hast, dann darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben und wir würden dich total gern kennenlernen und dir auch was Kleines schenken. Amen. Noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Oh, danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Halleluja. Wo ist Irina? Ah ja, die ist oben. Ja, genau. Halleluja. Stimmt, sie steht hinter mir. Wie immer. Halleluja. Preist du da. Und sie wird jetzt mit uns das Abendmahl feiern. Also, wenn du über Livestream dabei bist, dann mach dich bereit, hol dir einen Becher mit Wein oder Saft und ein Stück Brot oder Matzen oder was auch immer und sei mit dabei. Wir wollen einfach jetzt das Abendmahl zusammen feiern. Halleluja. Oh, wie gut es ist, das Abendmahl wieder zusammen zu feiern und die Beziehung zu unserem Gott, zu unserem Herrn, der all das möglich gemacht hat, dass wir in guten Beziehungen leben können mit ihm, mit den Menschen, mit uns selber. Einfach ihn wollen wir feiern heute im Abendmahl. Und wir wollen, ich habe es auf dem Herzen, wirklich seine Liebe feiern und uns an seine Liebe, die die größte Kraft ist und die das alles möglich gemacht hat und die gute Beziehung möglich macht, wir wollen uns daran erinnern und uns daran erfreuen. In Johannes 15,9 hat er gesagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und er sagt, bleibt in meiner Liebe. Halleluja. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann machen wir uns das bewusst. Wir bleiben in seiner Liebe. Halleluja. Und in Vers 12 sagt er, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Jesus hat uns die größte Liebe gezeigt. Er hat sie uns vorgemacht am Kreuz. Oh, es ist ja unbeschreiblich, einfach als er gesagt hat, als ihm die Nägel ja, durch die Hände, durch die Füße getrieben wurden. Er hat noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit hat er uns wirklich die größte Liebe gezeigt und er hat sein Leben für uns hingegeben. Für seine Freunde, für seine Jünger hat er es hingegeben und er hat sie für uns hingegeben, als wir ihn noch gar nicht gekannt haben. Und er hat sein Leben hingegeben für jeden, der ihn noch nicht kennt, der noch gegen ihn kämpft, hat er schon sein Leben hingegeben. Aber wir glauben, Halleluja, dass noch viele, viele das annehmen, dieses größte Opfer, dass es jemals gab und dieses Opfer aus Liebe. Und wir glauben einfach, dass die Liebe triumphiert, nicht der Hass in dieser Welt, was wir sehen, auch momentan, sondern dass die Liebe überwindet. Sie fühlt sich nicht immer stark an und Jesus hat sich nicht stark gefühlt am Kreuz, aber sie war die größte Kraft. Und immer, wenn wir in dieser Liebe sind, und eigentlich sind wir bestimmt immer 100% in dieser Liebe zu sein, und das ist unsere Berufung, einfach sind wir am stärksten. Wir sind am stärksten in dieser Liebe. Denk nicht, dass du am stärksten bist, wenn du sagst, oh, den zeige ich jetzt mal allen und so. Fühlt man sich vielleicht im Fleisch stärker. Aber die wahre Stärke ist in der Liebe. Und er hat sie uns gezeigt. Und es ist einfach wunderbar, Halleluja, dass diese Liebe in dem Moment, als wir Jesus aufgenommen haben und was wir uns im Abendmahl bewusst machen, ist diese Liebe in uns eingezogen. Diese größte Kraft im ganzen Universum. Diese Liebe, die sogar die Feinde lieben kann. Halleluja, die sie nicht umbringt, sondern die sie liebt. Halleluja. Bist du froh, dass du deine Feinde lieben kannst sogar? Halleluja, die gleiche Liebe, die Jesus hatte, ist in uns. Und wir wollen ihn heute wirklich feiern, wenn wir dieses Abendmahl zu uns nehmen, dass er uns diese Liebe geschenkt hat. Dass wir nicht verdammt sind in Hass, in Bitterkeit, in Unfrieden mit uns selber und mit anderen Menschen oder mit Gott zu leben, sondern dass er uns den Weg gezeigt hat, den Weg zu leben. Und es ist der Weg der Liebe. Weil ich sage, ein Leben ohne Liebe lohnt sich nicht. Ein Tag auf diesem Planeten ohne zu lieben ist ein vergeudeter Tag. Aber ein Tag in seiner Liebe ist ein wunderbarer Tag. Und wir sind bestimmt, seine Liebe zu leben. Halleluja. Und uns an sein Opfer zu erinnern. Und immer wenn wir uns an diese Liebe, die er uns gezeigt hat, und das war das Größte jemals, dann wird unsere Liebe wieder erneuert. Und wir wissen, und das ist dieser Weg, auf dem wir gehen. Das ist der Weg der Liebe. Das ist der Weg, der sich hingibt für seine Freunde und sogar für die Feinde. Halleluja. Das ist unser Weg als Christen. Halleluja. Es gibt keinen Weg, keinen anderen Weg, ja, für uns, sondern das ist unser Weg und er ist der stärkste Weg und es ist das glücklichste Leben, wenn du dich entscheidest, aber ich will in dieser Liebe leben und ich will nicht meinen eigenen Weg gehen und ich will nicht den Weg von Bitterkeit und ich zeige es jetzt allen gehen, sondern ich gehe den Weg der Liebe. Was nicht heißt, dass wir nicht klar hinstehen, wir haben es gehört, absolut, aber es ist immer im Geist der Liebe. Halleluja. Oh, es ist wunderbar. Und seine Liebe ist hier. Und seine Liebe erfüllt uns. Und seine Liebe machen wir uns ganz, ganz bewusst heute. Halleluja. Seid ihr bereit, das Abendmahl zu nehmen? Lasst uns aufstehen zusammen. Und hinten, hier vorne sind überall Tische mit Saft, Wein und Matzen. Und bitte, esst es noch nicht. Lasst uns das zusammentun. Gemeinsam in Liebe und in Einheit. Das reicht für alle. Jetzt gibt es Nachschub. Brauchen wir Nachschub? Da? Mhm. Hier brauchen wir. Hier brauchen wir. Ah, oder kommt hier da noch bitte hin. Jetzt gibt es übernatürliche Vermehrung. Also. Wir haben einen wunderwirkenden Gott. Halleluja. Und er liebt uns so. Halleluja. Weil er sich hingegeben hat, sind wir erlöst von Schuld und Sünde. Weil er sich hingegeben hat, sind wir geheilt von jeder Krankheit und von jedem Schmerz. Weil er sich hingegeben hat, sind wir von Armut erlöst, von jedem Fluch befreit, von jedem Todesfluch und wir leben. Weil er sich hingegeben hat, können wir als gerechte Söhne in wunderbarer Gemeinschaft mit dem Vater leben. Halleluja. Weil er sich hingegeben hat, sind wir aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt worden. Weil er sich hingegeben hat, dürfen wir als Lieblinge des Vaters leben. Juhu! Weil er sich hingegeben hat, dürfen wir unser Leben an Gott und an die Menschen hingeben. Und wir dürfen lieben, wir können lieben, so wie er geliebt hat. Jesus, lass uns das Brot hochhalten. Jesus, wir danken dir, dass du uns die größte Liebe und die ja, einzigartige Liebe Gottes vorgelebt hast. Und wir danken dir, dass du dich für uns hingegeben hast. Wir preisen dich so sehr, Herr, heute an diesem Tag. Wir danken dir, dass uns das alles gehört. Wir danken dir für das vollbrachte Werk am Kreuz. Und wir danken dir ganz besonders, wenn wir deinen zerschlagenen Leib vor Augen haben, dass wir durch deine Striemen geheilt sind. Und dass Krankheit und Schmerzen nichts mehr an uns haben. Sag mal, Krankheit und Schmerz hat nichts mehr an mir, weil ich gehöre zu Jesus und er ist für mich gestorben, um meine Schuld zu vergeben und um mich zu heilen. Und ich nehme dein Opfer an, Jesus. Halleluja, lass uns sein, lass uns ihn essen. Nein, ich lese euch noch vor, genau. Und er nahm Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und Herr, wir tun es zu deinem Gedächtnis. Halleluja. Danke, Herr. Ich danke dir, dass Heilung fließt. Herr, wir nehmen dich komplett auf in uns. Danke, Herr. Danke für Heilung von deinem Thron. Von Kopf bis Fuß, in jede Zelle unseres Körpers und in unsere Seelen. Danke, dass jede Wunde jetzt geheilt wird und jeder Schmerz. Danke, Herr, für deine Heilungskraft. Danke, Herr. Und wir sagen auch, Herr, wir vergeben jedem Menschen, der an uns schuldig geworden ist, ob er es weiß oder nicht. Wir lassen jetzt jeden los. Wir sagen, Herr, wie du uns vergeben hast, so vergeben wir jeder Person. Und wir halten niemanden, halten keine Leiche im Keller zurück, sondern wir geben jeden Menschen an dich ab und segnen jeden Menschen. Auch die, die an uns schuldig geworden sind. Danke, Herr. Weil viele wussten gar nicht, was sie tun. Danke. Halleluja. Und lass uns sein Blut hochheben. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus, wir danken dir für dein vergossenes Blut, dass du uns alle Schuld vergeben hast. Dass jede Schuld, jede Sünde, jedes Misstrauen dir gegenüber, Hass, was auch immer sich aufgehalten hat noch in uns, dass es ertränkt worden ist in deinem Blut. Und dass du uns zu gerechten Söhnen und Töchtern gemacht hast durch dein Blut. Herr, danke, dass du dem bösen Löwen den Rachen zugesperrt hast durch dein Blut. Und dass wir geschützt sind vor allen Attacken der Finsternis durch dein Blut, Herr. Wir preisen dein Blut, Herr, über unserem Leben, über dem Leben unserer Familien. Halleluja, auch über unseren Ländern, die hier vertreten sind, Herr. Wir preisen dein Blut, wir heben dein Blut, Jesus, das den Sieg hat, Herr. Mit deinem Blut hast du den Sieg über den Feind errungen. Du hast uns den neuen Bund geschenkt. Und wir preisen dich, dass wir für ewig und in Ewigkeit zu dir gehören. Sag mal, ich gehöre zu dir in alle Ewigkeit. Du bist mein Vater, du bist mein Herr und ich bin dein Sohn oder deine Tochter. In Jesu Namen. Amen. Lass es uns trinken. danken dir, Herr. Dieses Blut macht alles neu. Dieses Blut bricht jeden Fluch. Dieses Blut hat bezahlt die Schuld, die wir nicht, und den Preis, den wir nicht zahlen konnten. Danke, Jesus. Und uns bestimmt für ein Leben im Sieg. Halleluja, danke, Herr. Und zu einem Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Halleluja! Halleluja! Danke, Herr! Danke, Herr! Wir preisen dich! Wir preisen dich! Wir preisen dich für die größte Liebe, die du uns gezeigt hast. Amen! Amen, ihr wunderbaren Geliebten! Amen! Halleluja! Ihr dürft nochmal Platz nehmen. Jetzt wollen wir dir die Gelegenheit geben, wirklich auch die Familie Gottes zu segnen, auch mit deinen Finanzen. Gott hat Großes vor mit unserer Familie. Amen. Amen. Gott hat Großes vor mit deiner Familie. Ja? Die Gemeinde Jesu ist deine Familie. Ja, wenn du zu Glory Life gehörst, dann ist Glory Life deine Familie. Ja? Und Gott hat Großes vor mit unserer Familie hier. Halleluja. Ich hoffe, ihr betet auch Feste für unsere Preisverhandlungen in Bezug auf das Kindergartengebäude und Wohnheimsgebäude für zukünftige Bibelschüler. Ja. Also Gott hat Großes vor, überall an unterschiedlichen Orten. Und wir wollen heute Morgen wirklich mit Freude die Familie Gottes segnen, aus Liebe zur Familie Gottes und im Glauben. Ja, und deswegen wollen wir heute mal wieder das zusammen proklamieren, die Folie mit dem Zehntengeber und den Säleuten, ja, dass wir hier zusammen das proklamieren, im Glauben, was das Wort Gottes sagt, auch über unserem Zehntengeben oder über unserem Säen. Lass uns zusammen sprechen, als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinen Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich. Ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben, geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Amen. Gib ihm Glauben, was er dir zeigt, entweder mit Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl oder in Bar. Oder aber, wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet, wie du über Livestream geben kannst mit Überweisung, PayPal oder Kreditkarte. Also, lass uns die einmal durchgeben. Lass uns tun, was er uns zeigt. Und während wir es durchgeben, noch ein starkes Zeugnis aus unserem Glory House in Osterburgen. Da war eine Teilnehmerin jetzt letzten Mittwoch dabei. Nein, nee, das stimmt nicht. Nee, es war Ende August schon. Es war Ende August. Genau. Sie konnte zwei Jahre auf einem Ohr nicht hören. Ja, also komplett taub. Während wir gebetet haben, öffnete der Herr ihr Ohr. Sie spürte, wie jemand den Stöpsel herausgezogen hat und plötzlich konnte sie hören. Mit Tränen in den Augen dankte sie Gott von ganzem Herzen. Es war ein sehr emotionaler Moment. Halleluja. Amen. Das ist schon mal super. Der Herr berührte auch ihren Fuß. Schon seit vielen Jahren hatte sie große Schwierigkeiten damit und konnte nicht richtig stehen. Zusätzlich bereitete ihr die eingesetzte Metallplatte ständig Schmerzen. Deshalb musste sie ihr Körpergewicht immer auf den gesunden Fuß verlagern. Während des Gebetes spürte sie ein Kribbeln, das auch nach dem Gebet weiter anhielt. Später bemerkte sie, dass sie bereits seit einer Stunde schmerzfrei auf beiden Füßen stand. Halleluja. Also, sie hat wirklich ein doppeltes kreatives Wunder erlebt in diesem Glory House. Und hier haben wir noch einen Wunderbericht aus dem Glory House in der Schweiz von der Rosemarie. Gestern Abend, das war jetzt auch Ende August, sie schreibt hier, berichtet eine Glory House Teilnehmerin, welche das erste Mal ins Glory House kam, dass sie die Diagnose Borreliose bekam. Ihre linke Hand war dadurch gelähmt. Am 14.12.2024 kam sie in die Heilungsräume zum Gebet, also hier bei uns im Glory Life Zentrum. Und heute ist ihre Hand geheilt und wiederhergestellt, sodass sie wieder in ihrem Pflegeberuf und als Hausfrau arbeiten kann. Halleluja, Gott ist so gut und treu. Amen. Wirklich Hammer, so stark.